Deutschlandfunk Kultur Tonart. Die digitale Revolution hat auch die Musikwelt natürlich für immer verändert. Synthesizer, Effektgeräte, der Computer haben ganz neue Formen des Musikmachens ermöglicht. Nicht zuletzt natürlich auch Stile wie Techno, House, Elektro hervorgebracht. Gesine Kühne stellt Ihnen nun drei neue Veröffentlichungen vor, die zeigen, wie vielseitig elektronische Clubkultur klingt. Vor einem Jahr ist der Wahlberliner Künstler Daso Franke, der sich nur Daso nannte, an Krebs gestorben. In den letzten Monaten seines Lebens hat er nicht nur versucht, den Krebs zu besiegen, er hat auch noch ein letztes Album aufgenommen. Daso. Das Album heißt wie der Künstler, weil es posthum erscheint und ruhig ein Denkmal für den DJ und Produzenten werden darf. Daso ist kein melancholisches Album. Es ist so, wie Daso war. Voller Freude und Abwechslung. Mal etwas ruhiger, atmosphärisch wie im Track My Pony. Mal drückt es einen auf die imaginäre Tanzfläche und zwar mit meiner Lieblingskombination. Aus etwas düsteren Harmonien unterlegt mit ordentlich bossigen Beats. Hörempfehlung hier, der Track Tango o Tango. Es sind genau solche Klänge, genau diese Abwechslung von Sounds und Stimmungen, ohne das Genre komplett zu sprengen, die das Album Daso so spannend und so sehr hörbar für zu Hause machen. Es gibt Menschen, die sagen gern, meine Droge heißt Musik. Zu diesen gehört bestimmt auch Erik Jong, aka RX101. Warum sollte er sonst sein Album Dopamin nennen? Das Schöne ist, dass er diese gesunde Droge mit uns allen teilt. Dopamin ist ein 1A-Elektroalbum, das auch bei mir wie der Neurotransmitter des zentralen Nervensystems funktioniert. Die analogen Synth-Klänge sind manchmal verspielt, manchmal etwas verschroben. Das mag daran liegen, dass RX101 Aphex Twin als größte Inspiration sieht. Der Produzent aus den Niederlanden trifft mit Dopamin den Zeitgeist in Sachen Clubkultur, wird Elektro doch gerade so sehr abgefeiert. Allerdings nicht als eine Art Revival. Es sind die 20-Jährigen, die diesen Sound gerade für sich entdecken und zurück in die Clubs bringen. Und RX101 liefert denen das perfekte Album, weil es genauso frisch ist wie eben diese neuen Elektrofans. Genug Wohlfühlklänge für diese Kolumne. Tommy47 dreht ab, in eine andere Richtung. Sein Sound ist futuristisch, dystopisch, probiert jede dunkle Ecke des Technos. Deshalb heißt das Album wohl auch Wir. Das bedeutet übersetzt tatsächlich abdrehen, ausscheren. Besser kann man die Musik des britischen Wahlberliners nicht beschreiben. Sie ist fern von jeder Techno-Konvention. Sie kracht, sie ist industriell, sie ist übertrieben wie Science-Fiction. Und genau das macht Wir so besonders. Das Herz und der Geist ist aufgewühlt, wie unter Adrenalin, weil man immer aufpassen muss, welcher Sound einen als nächstes überrumpelt. Hört sich anstrengend an? Ist es auch. Gleichzeitig spannend und abwechslungsreich. Aber Achtung, Wir ist nichts für Four to the Floor Softies. Dieses Album ist eins der düstersten, das ich seit langem gehört habe.